in deinen Augen. Das sah ich golden als das Gold versank in Flüte, in Eiserfrodizat. Abschied ohne Tränen. Irgendwo dein leeres Glas, dein Spiegelbild im Leben schimmert als Erinnerung. Wieder nichts gespielt, wieder mal probiert, weiter nichts passiert. Wieder nichts gefühlt, wieder mal verspielt, keine Träne wird. Tief in deinen Augen glänzt ein See aus Gold und Eis. Ich weiß, wonach ich suche, ist die fünfte Jahreszeit. Fünfte Jahreszeit für den Augenblick und nicht mehr zurück. Wieder unterwegs für den Augenblick. Nicht mehr zurück. Oh, wieder nichts gefühlt, wieder mal verspielt, keine Träne. Wieder mal probiert, weiter nichts passiert. Immer unterwegs für den Augenblick und nicht mehr zurück. Wieder nichts gefühlt, wieder mal verspielt.